Am 11. März richteten die Teilnehmer des Zuze-Ideologie-Seminars des fernöstlichen Gebietes Russlands über die Zuze-Ideologie und den Sozialismus einen Brief an Genossen Kim Jong-un. In dem Brief unterstrichen die Teilnehmer wie folgt: Genosse Kim Il-sung begründete die Zuze-Ideologie, die von Genossen Kim Jong-il weit entwickelt und bereichert wurde. Damit haben sie die feste Basis für den Aufbau einer idealen Gesellschaft geschaffen, die sich die progressiven Menschen der Welt lange Zeit gewünscht hatten. Das Volk ist um seinen Staatsführer fest zusammengeschlossen und der Staatsführer erarbeitet in Widerspiegelung des Willens und Anliegens des Volkes die Linien und Politik, organisiert und leitet den Kampf für deren Durchsetzung und schafft das wahre Glück. Eben diese Gesellschaft ist der Sozialismus in Korea. Die Zuze-Ideologie, so hieß es weiter, gibt der Menschheit das Bewusstsein, dass der Herr des eigenen Schicksals er selbst ist und erhält den Weg zur selbstständigen Entwicklung. Sie wird auch künftig als die Idee gelten, die die ganze Welt und Menschheit führt. Die TVRK ist ein ideales Land der Menschheit, die nach einem souveränen, friedlichen und glücklichen Leben strebt und das Vorbild der Welt. Das koreanische Volk wird unter der klugen Führung vom verehrten Genossen Kim Jong-un auch künftig die Souveränität und Würde des Landes zuverlässig schützen und auf der koreanischen Halbinsel bestimmt ein vereinigtes, mächtiges, sozialistisches Land errichten. Zum Schluss betonten die Teilnehmer des Seminars, dass sie die Zuze-Ideologie allseitig studieren, sie unter den Massen breit verbreiten, die Studienorganisationen erweitern und verstärken, die Völker der Welt über die Wahrheit von Korea informieren und gegen den Angriff der imperialistischen Kräfte für die Vernichtung der Souveränität der Volksmassen standhaft vorgehen werden.